Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Jakobusbrief, 4. Kapitel, Vers 7 bis 8. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Wascht euch die Hände, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Gott segne dieses Wort. Gottes Nähe. In diesen Versen hier aus dem Jakobusbrief erfahren wir ja es sehr, sehr viel, also was man hier sagen kann. Aber worauf es ankommt, ist, dass hier Gottes Nähe uns offen steht. Und was das bedeutet, ist, dass wir uns also dem Willen Gottes unterordnen. Alles andere ist Rebellion und gegen Gott. Und das ist also da, wo der Teufel, der Satan, schalten und walten kann und wirken kann in und durch die Herzen der Menschen. Denn der Teufel ist ein gefallener Engel und er ist in der spirituellen Welt die Ursache für alles Böse. Und das ist ganz wichtig. Lest dazu nochmal im Epheserbrief unbedingt im 6. Kapitel, Epheserbrief 6. Kapitel 10 bis 20, da schreibt Paulus noch mehr dazu. Hier haben wir also Jakobus, der uns einlädt, hier Bescheidenheit, also Bescheidenheit, Bescheidenheit walten zu lassen. Bescheidenheit heißt nicht, dass ich mir alles gefallen lasse und Leute auf mich rumtrampeln können. Nein, nein, nein, nein, nein. Das heißt das nicht. Das bedeutet, dass wir uns Gott unterordnen und das ist unser Jesus Christus und in Bescheidenheit, also mit offenen Herzen und Bescheidenheit zu Christus kommen und dadurch Christus in unseren Herzen schalten und walten lassen können. Der Heilige Geist stärkt uns und hilft uns und beschützt uns vor dem Teufel und seinen falschen und leeren Versprechen. Bescheidenheit ist also da, darauf kommt es an. Und was dann passiert ist, dass unser Herr Jesus Christus zu uns näher kommt, also Gottes Nähe. Und Gott kommt uns näher und das ist ein wunderbares Geschenk und hilft uns und beschützt uns vor dem Bösen und ist etwas, was wir nicht verpassen wollen und auf jeden Fall nicht sollten. Denn hier ist also die Einladung, dass wir zu Gott kommen sollen, also als reuige Sünder uns sozusagen die Hände waschen lassen sollen und nicht zweifeln sollen, ne? Unsere Herzen reinigen sollen, auch an Gott nicht zweifeln. Und Gott kommt dann näher. Als reuige Sünder kommen wir zu Gott und Gott kommt uns näher. Und das ist unser liebender himmlischer Vater, unser Jesus Christus und hilft uns da, in unserer, falls wenn wir Bescheidenheit nicht haben oder wir haben Schwierigkeiten damit, kommen wir in Gebet und in Wort zu unserem Jesus Christus, uns zu helfen, bescheiden zu sein und er hilft uns auch damit. Das ist ein wunderbares Geschenk und Gottes Nähe ist nicht nur greifbar, sondern ist näher, als wir es vielleicht selber denken oder vermuten. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für den Bibeltext hier aus dem Jakobusbrief, deine Nähe, du suchst die Nähe zu uns Menschen bietest uns Schutz an vor dem Teufel, dass wir ihm widerstehen können. Alleine, ohne dich, ohne unseren Jesus Christus können wir das nicht. Und wir tun gut daran, uns daran nochmal zu erinnern, dass du Sünde, Tod und Teufel am Kreuz besiegt hast, als du für uns gestorben bist, für unsere Sünden und dann am dritten Tag dann wieder auferstanden bist durch die Kraft des Heiligen Geistes und dadurch eben diesen wertvollen, wichtigen Sieg für uns errungen hast. Etwas, was wir gar nicht aus eigener Kraft tun können. Und wir danken dir, dass du uns nahe kommst. wir kommen dir nahe und du kommst sogar noch näher, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und wir danken dir für dieses Geschenk und dein Versprechen hier aus dem Jakobusbrief. Beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.